Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Ihr, die ihr hier im Kreise steht, schaut bitte einmal aufmerksam auf diesen Mann. Er weckte mich aus 100-jährigem tiefem Schlaf und nun begehrt er mich zur Frau. Er wird doch nicht so dreist sein wollen. Was hat er Wichtiges geleistet? Er kam hierher und küsste mich. Und von dem Kusse wachte ich auf. Das kann ein anderer schließlich auch. Mit diesen Worten beginnt ein kurzes Dramolett des Schweizer Dichters Robert Walser. Die Erwachsenen verstehen nicht, was Dornröschen an ihrem Bewerber findet. Warum muss es gerade dieser junge Mann sein? Was hat er denn, so fragt der König, Besonderes geleistet, dass Dornröschen sich in ihn verliebt? Ganz einfach. Er ist zum rechten Zeitpunkt aufgetaucht. Die Frist der 100 Jahre ist abgelaufen und der Mann, der jetzt sein Glück versucht, wird Erfolg haben. Dornröschen ist reif dafür, wachgeküsst zu werden. In der französischen und italienischen Fassung ist mit dem Kuss noch lange nicht Schluss. Doch davon erzählen wir später. Zunächst einmal betrachten wir die deutsche Fassung des Märchens von den Brüdern Grimm. Meine lieben Gäste, ihr alle wisst, wie lange schon meine Frau und ich uns ein Kind gewünscht haben. Dass es nun endlich da ist, scheint mir wie ein Wunder. Wir haben euch zu diesem Fest eingeladen, um unsere Freude mit euch zu teilen. Und nun greift zu und lasst euch die Köstlichkeiten schmecken. Er lud nicht nur seine Verwandten, Freunde und Bekannten, sondern auch die weisen Frauen dazu ein, damit sie dem Kind hold und gewogen wären. Es waren ihrer 13 in seinem Reiche. Weil er aber nur 12 goldene Teller hatte, von welchen sie essen sollten, so musste eine von ihnen daheim bleiben. Gerade als die weisen Frauen das Kind mit Wundergaben beschenken, tritt die 13., die nicht eingeladen wurde, zornig in den Saal und ruft: An ihrem 15. Geburtstag soll sich die Königstochter an einer Spindel stechen und tot hinfallen. Alle sind erschrocken. Da tritt die 12. Fee hervor. Sie hat ihren Wunsch noch nicht ausgesprochen. Aufheben kann sie den Fluch nicht, aber mildern. Es soll aber kein Tod sein, sondern ein 100-jähriger Schlaf. Dass der Zauberbann am 15. Geburtstag einsetzt, hat, so der Psychologe Bruno Bettelheim, mit der weiblichen Regel zu tun. In früheren Zeiten hätten die Mädchen ihre Regel später bekommen als heute, meist mit 14 oder 15. Auch die Zahl 13 bei den weisen Frauen sieht Bettelheim im Zusammenhang mit der Regel. In alten Zeiten hat man das Jahr noch in 13 Mondmonate eingeteilt. Und einem Mondmonat entspricht auch der 28-Tage-Rhythmus der Menstruation. Wenn also die Königstochter ihre Regel bekommt, wenn sie die Schwelle zum Erwachsensein überschreitet, soll der Fluch einsetzen. Der König versucht vorzubeugen. Er lässt alle Spindeln verbrennen. Die Weissagung wird trotzdem erfüllt. Es geschah an dem Tag, wo es gerade 15 Jahre alt wurde. Der König und die Königin nicht zu Hause waren und das Mädchen ganz allein im Schloss zurückblieb. Die Eltern sind abwesend. Das bedeutet, ihre Macht ist begrenzt. Sämtliche Eltern der Welt, so Bettelheim, sind nicht in der Lage, ihr Kind vor den verschiedenen Wachstumskrisen zu schützen, die jeder Mensch durchmachen muss. Wie Dornröschen auch. An ihrem 15. Geburtstag entdeckt sie das Turmzimmer. In dem kleinen Stübchen saß eine alte Frau mit einer Spindel und spann emsig ihren Flachs. Guten Tag, du altes Mütterchen. Was machst du da? Ich spinne den Flachs. Was ist das für ein Ding, das da so lustig herumspringt? Kaum hatte sie die Spindel angerührt, so ging der Zauberspruch in Erfüllung. Und sie stach sich damit in den Finger. In dem Augenblick aber, wo sie den Stich empfand, fiel sie auf das Bett nieder, das da stand, und lag in einem tiefen Schlaf. Der Stich und die Blutung meint die erste Regel. Wenn sie einsetzt, ist das für das Mädchen ein überwältigendes Erlebnis. Hier sinkt Dornröschen in einen tiefen Schlaf, um sich vor sexuellen Begegnungen zu schützen, für die es noch nicht reif ist. Die Dornenhecke ist das Symbol für diesen Schutz. Von Zeit zu Zeit kamen Königssöhne und wollten durch die Hecke in das Schloss dringen. Es war ihnen aber nicht möglich. denn die Dornen, als hätten sie Hände, hielten fest zusammen. Und die Jünglinge blieben darin hängen, konnten sich nicht wieder losmachen und starben eines jämmerlichen Todes. Die vorzeitigen Bewerber kommen in den Dornen um. Wenn Körper und Geist noch nicht reif sind, ist die sexuelle Begegnung nur zerstörerisch. Mach dir keine unnützen Sorgen und beschleunige nichts. Wenn der rechte Zeitpunkt gekommen ist, wenn der junge Mensch reif ist, wird er sich dem Leben öffnen. Das ist für Bettelheim die Hauptaussage dieses Märchens. Aber er sieht auch noch eine Nebenbedeutung. Zusammen mit der Prinzessin fallen ja auch alle anderen in Schlaf. Die Pferde im Stall, die Tauben auf dem Dach, der Koch und der Küchenjunge, ja sogar der Wind hört auf zu wehen. Wenn man sich aus Angst vor den Gefahren der Welt zu sehr in sich selbst zurückzieht, führt man eine leblose Existenz. Die ganze Welt ist abgestorben, man nimmt sie nicht mehr wahr. Sie wird nur für den lebendig, der für sie erwacht. Im Falle des wachgeküssten Dornröschens heißt das, nur wenn aus dem Mädchen die Frau wird, kann das Leben weitergehen. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt, aber wir erfahren nichts mehr darüber. Bei den Brüdern Grimm endet das Märchen mit der Hochzeit. In der italienischen und französischen Version geht die Geschichte aber weiter. Hören wir zuerst die italienische Fassung. Sole Luna Italia von Giambattista Basile aus dem Jahr 1630. In dieser Version zieht sich die Königstochter Talia ein Stückchen Hanffaser unter den Fingernagel, als sie die Spindel berührt. Danach fällt sie in tiefen Schlaf. Es geschah nun aber eines Tages, dass ein König auf die Jagd ging und ein Falke, der ihm von der Faust schlüpfte, in ein Fenster jenes Schlosses flog, so dass der König, da der Vogel nicht auf die Lockpfeife hörte, an das Tor pochen ließ. Nach langem und vergeblichem Klopfen ließ der König eine Leiter herbeiholen, und nachdem er das Schloss durchwandert hatte, war er ganz außer sich vor Staunen, keine lebende Seele darin zu finden. Endlich jedoch gelangte er in das Zimmer, in dem die verzauberte Prinzessin lag, und rief sie, weil er glaubte, dass sie schliefe. Da sie trotz allen Schreiens und Rüttelns nicht erwachte, er aber von ihrer Schönheit durch und durch erglühte, trug er sie in seinen Armen auf ein Lager und pflückte dort die Früchte der Liebe. Hierauf ließ er sie auf dem Bette liegen und kehrte in sein Königreich zurück, wo er eine lange Zeit an diesen Vorfall nicht mehr dachte. Ein ziemlich unritterliches Verhalten, das fand auch Jakob Grimm, der die zweite Hälfte des Märchens abspaltete und als eigene Geschichte in der Ausgabe von 1812 veröffentlichte. In der zweiten Ausgabe von 1819 ist sie aber schon nicht mehr enthalten. Sie passte mit ihrer deutlichen Sexualität nicht in das Konzept der Kinder- und Hausmärchen. Doch hören wir, wie es bei Basile weitergeht. Talia gebar nach 9 Monaten ein Zwillingspaar, einen Knaben und ein Mädchen, die von 2 Feen gepflegt und der Mutter an die Brust gelegt wurden. Da sie einmal die Brustwarzen nicht fanden, saugten sie an Talias Fingern und saugten so lange, bis sie die Faser herauszogen. Talia erwachte aus dem tiefen Schlaf und gewann die 2 Engelchen lieb, obwohl sie gar nicht wusste, was mit ihr vorgefallen war. Endlich jedoch geschah es, dass der König, sich Talias erinnernd, unter dem Vorwande auf die Jagd zu gehen, zu ihr in den Palast kam. Als er sie erwacht und 2 Engelchen an Schönheit an ihrer Seite fand, fühlte er darüber die größte Freude. Jetzt wäre Gelegenheit zu einer Hochzeit. Aber der König ist schon verheiratet. Er pendelt nun zwischen seiner Ehefrau und seiner Geliebten hin und her und erregt das Misstrauen seiner Gattin vor allem dadurch, dass er nachts im Schlaf ganz fremde Namen ausspricht, nämlich Sole, die Sonne, und Luna, der Mond, so hat er seine Kinder genannt, und natürlich den Namen der Mutter, Talia. Die Gattin, der das viele Jagen des Königs schon längst verdächtig ist, nimmt ihren Diener beiseite und fährt ihn an. »Höre, mein Freund, du befindest dich jetzt zwischen Angel und Tür, zwischen Block und Beil, zwischen Strick und Leiter. Wenn du mir herausfindest, wer die Geliebte meines Mannes ist, mache ich dich zum reichen Mann. Wenn du es mir aber verheimlichst, dann ist es um dich geschehen.« Der verängstigte Diener findet alles heraus und schenkt der Königin reinen Wein ein. Sie lässt daraufhin einen Kurier zu Talia reiten, der König wolle seine Kinder sehen. Talia glaubt ihm und gibt ihm arglos Sole und Luna mit. Die böse Königin jedoch hat nur eins im Sinn, die beiden schlachten und ihrem Mann als vermeintliche Delikatesse vorsetzen zu lassen. Die Motive sind nicht neu. Schon Zeus hat seine schwangere Geliebte Thaleia, die Tochter des Schmiedegottes Hephaistos, vor den Augen seiner eifersüchtigen Gattin Hera versteckt. In einer tiefen Höhle brachte Thaleia Zwillinge zur Welt. Thaleia verwandelt sich im Märchen in Thalia. Auch die Rache der gekränkten Ehefrau hat ein Vorbild in der griechischen Götterwelt, Medea, die sich für die Untreue ihres Gatten mit dem Mord an ihren Kindern rächt. Aber das Märchen, im Gegensatz zur Göttersage, geht immer gut aus. Der Koch hat Mitleid mit den Kindern und brät stattdessen zwei Zicklein, die der König mit Wohlbehagen isst. Das schmeckt ja herrlich. Köstlich. Iss nur, denn du speisest das Deinige. Nein, ist das aber lecker. So guten Braten habe ich noch nie gegessen. Iss nur, denn du speisest von dem Deinen. Ich weiß, dass ich das Meinige esse. Du hast ja bei der Heirat nichts mitgebracht. Natürlich ist alles meins. Das erbost die Königin so sehr, dass sie nun auch noch Thalia heimlich holen lässt. Als sie ihr gegenübersteht, verliert sie die Beherrschung. Du bist also das Unkraut, das meinen Mann von mir abzieht. Du bist die infame Hündin, die mir so viele schlaflose Nächte gemacht hat. Damit ist jetzt Schluss. Jetzt bist du ins Fegefeuer geraten und sollst büßen. Die Königin lässt Feuer machen und zwingt Thalia, sich auszuziehen. Bei jedem Kleidungsstück stößt Thalia einen Schrei aus, bis sie ganz nackt dasteht. Die Schreier aber haben den König herbeigelockt, der nun wissen will, was geschehen ist. Als die Königin ihm voller Schadenfreude berichtet, er habe seine eigenen Kinder verspeist, tritt der Koch hervor und gesteht, dass es in Wirklichkeit Zicklein waren. Wenn du mir wirklich meine Kinder gerettet hast, so sei sicher, dass du nicht weiter Bratspieße drehen, sondern in der Küche meines Herzens meinen Willen drehen sollst. Ich werde dich so belohnen, dass dir nichts zu deinem Glücke fehlen soll. Nachdem der König dies gesprochen hatte, ließ er die Königin und den bösen Diener in das für Thalia angezündete Feuer werfen. Die Frau des Kochs brachte die Kinder, die sie versteckt gehalten hatte, und der König heiratete Thalia. Sie aber sprach, wem der Himmel wohl will, dem gibt er das Glück im Schlafe. Der besonders lange Schlaf der Thalia, so meinen die Märchenforscher Beat Matzenauer und Severin Perich, sei ein Symbol für den Scheintod. In früheren Zeiten habe man sehr oft Menschen für tot gehalten, die nur in einem Koma lagen. Besonders während der Pestepidemien sei es oft vorgekommen, dass sich unter den vermeintlichen Toten auch Lebendige befanden. Giambattista Basile, der von 1566 bis 1632 lebte, hat die Pest noch miterlebt. Die Angst vor dem Scheintod spielt sicher eine Rolle. Doch zumindest uns Heutigen scheint das Verhalten des untreuen Königs das Hauptmotiv zu sein. Zunächst ist ihm niemand böse, nicht einmal die im Schlaf vergewaltigte Thalia. Die Geschichte wird ganz offensichtlich aus der männlichen Perspektive erzählt. Dass dann doch noch die ehebrecherische Situation beseitigt wird und die Vergewaltigung in ein legitimes Verhältnis mündet, spricht für das schlechte männliche Gewissen. Der König hat endlich Ordnung in seine Verhältnisse gebracht. Eine ähnliche Konstellation finden wir in der französischen Fassung. Die Prinzessin heißt La Belle au Bois Dormant und bildet den Auftakt der berühmten Märchensammlung Histoire ou Conte du Temps Passé von Charles Perrault aus dem Jahr 1697. Hier herrschen die vollendeten Umgangsformen des Grand Siècle, in dem der Hof von Versailles den Ton angibt. Charles Perrault als Mitglied der Académie Française weiß sehr gut, dass die Vergewaltigung einer schlafenden Frau, wie sie noch der Renaissance-Mensch Basile schilderte, unmöglich ist. Der Prinz durchquerte einen großen, mit Marmor gepflasterten Hof, stieg die Treppe empor und gelangte in ein ganz und gar mit Gold ausgelegtes Gemach, wo sich ihm auf einem Bett der allerschönste Anblick bot. Eine Prinzessin, die wohl 15 Jahre alt sein mochte und deren wunderbare Erscheinung etwas Strahlendes besaß. Nun aber, da das Ende des Zaubers gekommen war, erwachte die Prinzessin und betrachtete ihn mit weit zärtlicheren Augen, als dies eine erste Begegnung gestatten sollte. Seid ihr es, mein Prinz? Ihr habt aber lange auf euch warten lassen. Man sagt sich Artigkeiten und bittet auch gleich den Schlosskaplan, die Trauung zu vollziehen. Beim anschließenden Ball hütet sich der Prinz, seiner Prinzessin zu sagen, dass sie ein Kleid wie zu Großmutters Zeiten trüge, denn sie ist darum nicht weniger schön. In der Nacht wird nicht viel geschlafen, denn die Prinzessin hat keinen Bedarf daran, und am nächsten Morgen verlässt er sie, um zu seinen Eltern zurückzukehren. Das Muster wiederholt sich. In der italienischen Fassung war es die Ehefrau, der alles verheimlicht wurde. In der französischen Fassung ist es die Mutter. Sie entstammt einem alten Menschenfressergeschlecht, und bei Hofe munkelt man, dass sie jedes Mal kannibalische Gelüste habe, wenn sie kleine Kinder sehe. So wird geschickt erklärt, warum der Prinz zu Hause nichts von seiner jungen Familie erzählt, den Kindern Jour ein Sohn und Aurore einer Tochter. In Wirklichkeit hat er sich noch nicht aus seiner Mutterbindung gelöst und kann noch keine Verantwortung für Frau und Kinder übernehmen. Er ist selbst noch ein abhängiges Kind. Da stirbt der alte König. Sein Sohn folgt ihm auf den Thron und hat nun endlich den Mut, Frau und Kinder der Öffentlichkeit vorzustellen und ins Schloss zu holen. Als wenig später der Krieg mit dem Nachbarland ausbricht, muss er seine Familie in der Obhut der alten Ogresse, der Menschenfresserin, zurücklassen. Kaum ist er fort, lässt sie den Haushofmeister kommen. Ich will die kleine Aurore zum Frühstück essen. Ich will sie in einer Senfsoße mit Essig und Schalottenzwiebeln. Natürlich hat der Haushofmeister Mitleid mit den Kindern. Er serviert der Königin Lammfleisch in Senfsoße und später Hirschkuh, als sie auch noch ihre Schwiegertochter zu verspeisen wünscht. Allerdings bemerkt sie den Betrug, als sie eines Abends spazieren geht und aus der Wohnung des Haushofmeisters die Stimmen der Kinder vernimmt. In rasendem Zorn befiehlt sie, eine Grube mit Schlangen, Vipern und Nattern zu füllen und alle drei hineinzustoßen. Da standen sie, und die Henker machten sich daran, sie in den Trog zu werfen, als der König, den man nicht so bald erwartet hatte, in den Hof geritten kam. Er fragte ganz entsetzt, was denn dieses schreckliche Schauspiel bedeute. Niemand wagte es ihm zu sagen. Da stürzte sich die Menschenfresserin in ihrer ohnmächtigen Wut kopfüber in den Trog und wurde in einem Augenblick von den hässlichen Tieren gefressen. Der König grämte sich dennoch, denn schließlich war sie ja seine Mutter. Doch tröstete er sich bald mit seiner schönen Frau und den Kindern. Der rechte Zeitpunkt ist gekommen. Der Mann löst sich von seiner herrschsüchtigen Mutter und bekennt sich zu seiner Frau. Wir haben es bei Perrault mit einem zweiteiligen Märchen zu tun. Der erste Teil behandelt die Latenzzeit und die Ablösung des Mädchens vom Elternhaus. Der zweite Teil den Schwiegermutterkonflikt und die Ablösung des infantilen Mannes von der Mutter. Ein ewiges Thema. Und vielleicht hat Dornröschen die ganze Sache nur geträumt während ihres langen Schlafes. Die Dichterin Ricarda Huch hat sich Dornröschens Erwachen aus verirrten Träumen so vorgestellt. Entsetzen, unser Koch, ungeheuerlich gerüstet. Seht ihr nicht, er bringt mich um. Liebes Lämmchen, Zuckerhäschen, willst du jetzt den Mandelschaum? Schwellend wie Gewitterwolken, leicht und süß wie Morgentraum. Kätzchen, flieh doch nicht vor mir. Hegst du keine Mordgedanken? Ist kein Gift im Mandelschaum? Ach, mir war, du wolltest uns töten. Süßes Kind, das war ein Traum.